Kundgabe 4998. Empfangen durch Bertha Dudder am 11.11.1950. Kräfte im Erdinneren. Eruption. Erklärung. Forschen und Grübeln bringt euch nicht der Wahrheit näher, wohl aber die Belehrungen, die aus der Höhe kommen, die meine Liebe allen denen zuteil werden lässet, die nach der Wahrheit verlangen, um der Wahrheit willen, nicht um irdischen Erfolges willen. Ich kann euch wahrlich die Wahrheit vermitteln, und ich werde es auch tun, so sie begehrt wird. Jedoch niemals wird sich der Mensch im Besitz der Wahrheit wähnen können, der weltliche Interessen damit verfolgt, was wohl auch verständlich ist, dass ich nicht die Macht meines Gegners stärken will, der sich hinter der Welt und ihren Anreizen verbirgt und so manchen Menschen antreibt zum Forschen und Grübeln, um ihn für die Welt zu gewinnen, also mir zu entfremden. Die Wahrheit ist und bleibt göttliches Anteil, und wer in der Wahrheit wandelt, der ist mir nahe. Wie aber auch umgekehrt ein Mensch, der sich von mir entfernt hat, durch seinen übergroßen Hang zur Materie, niemals in der Wahrheit stehen kann, weil ich und die Wahrheit untrennbar bin. Und darum lasset euch gesagt sein, dass auch in Gebiete, die außerhalb der Erde liegen, der Mensch, Kraft seines Verstandes, nicht eindringen kann. Dass also Forschungen verstandesmäßiger Art kein wahrheitsgemäßes Ergebnis zutage fördern und dass nur durch Wirken des Geistes im Menschen die reine Wahrheit gewonnen werden kann. Und mag diese auch abweichen von den Ergebnissen der Wissenschaft, sie garantiert aber ihre Echtheit, weil sie von mir selbst den Menschen zugeleitet wird, die meinen Geist in sich wirken lassen. Wiederum ist sie aber auch nur für solche Menschen annehmbar, also das Erkennen der Wahrheit setzt wieder das Wirken des Geistes im Menschen voraus, weshalb es nicht ratsam ist, das durch den Geist gewonnene Wissen von Dingen, die nicht beweisbar sind, den Menschen vermitteln zu wollen, die noch völlig unerweckten Geistes sind, denn diese fassen es nicht. Und was sie nicht fassen, ziehen sie herab und feinden die Verkünder an. Und so sind auch Vorgänge im Inneren der Erde diesen Menschen nicht erklärbar, die nicht von ihnen selbst gespürt werden können. Es sind ferner auch nur wenige Menschen fähig, sich ein rechtes Bild zu machen von Vorgängen im Universum, weil dazu ein geistiges Vorstellungsvermögen erforderlich ist, das ein völliges Lösen von der Materie bedingt. Es kann kein weltlich gesinnter Mensch geistige Vorgänge erschauen, die aber bestimmend sind für natürliche Vorgänge in einzelnen materiellen Schöpfungen. So auch können Rotationsbewegungen sich verstärken durch Einwirken geistiger Kräfte im Erdinnern und doch von eben solchen höherer Intelligenz wieder reguliert werden, um die bestehenden Naturgesetze nicht umzustoßen, das heißt, irdisch zerstörend sich auszuwirken, bevor dies zugelassen ist von mir, dass die Erde durch dieses Vernichtungswerk umgestaltet wird, nach meinem Willen. Jegliche Bewegung kommt durch geistige Kraft zustande, und solange diese Kraft noch ihren Herrn findet, ist auch jeder irdische Vorgang in göttlicher Ordnung, das heißt, ohne Gefahr einer zerstörenden Wirkung, weil die sie beherrschende Kraft hemmt, wo jene sich übermäßig entfalten will. Doch zeitweise wird ihnen freier Lauf gelassen, und dann sind Eruptionen des Erdinneren die Folge, weil sich jene Kräfte einen Ausgang suchen, um aus dem Erdinneren zur Oberfläche zu gelangen. Deshalb sind jene Eruptionen desto häufiger und heftiger, je näher es dem Ende zugeht, weil die Kräfte des Erdinneren einen ungewöhnlichen Drang entwickeln und ungeheuer tätig sind. Es werden also die Erdumdrehungen von innen heraus angetrieben, doch durch Gegenkräfte reguliert, bis sich übermäßiges Einwirken von innen in Erderschütterungen und Eruptionen auswirkt, auf das die Naturgesetze so lange unumstößlich bleiben, bis ich selbst durch meinen Willen sie auflöse, wenn das Ende dieser Erde gekommen ist. Amen.